was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland, was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland, was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland, was geht mit euch? Alle MCs schwul. Kusabar sagt, alle Rapper sind schwul, gay. Und dabei bläst er mir einen in seinem Pool, cool. Ich mach den Gangbang mit den Orsen zum Banger, Musik, Banger zum Beat. Kass hat ein unfassbar großes Glied, sheesh. Habe einen zärtlichen Zungenkuss mit Party Vibe, Bang. Und da die Arzt will meinen ausgedehnten Anus schlägt. Ich streiche Sammy Deluxe durch seine Haare, seine Haare. Und im Gegenzug will er mir ein Blatt. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Ich fick euch alle, solange ich weiß, dass ihr keine Aids habt. Ich fick euch alle, solange ich weiß, dass ihr keine Aids habt. Solange ich weiß, dass ihr keine Aids habt.